Fritz Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Montagnacht, wir sind wieder da und ihr seid auch da. Das freut mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, die wie immer mit einer freien und offenen Themenrunde beginnt. Also, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier zu unterhalten? Live im Radio, bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Das frage ich euch. Telefonnummer 0800 220 5050, die ist natürlich kostenfrei für euch. Und ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Bitte die Telefonnummer mit reinschreiben und euer Anliegen relativ kompakt formulieren. Das wäre sehr schön. Und jetzt begrüße ich sehr herzlich meine erste Anruferin heute Nacht. Und das ist die Ulrike. Und Ulrike ist 46 Jahre alt. Hallo Ulrike. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, also ich habe die letzten Tage, am Freitag genau, habe ich meine Tochter ins Frauenhaus gebracht. Mhm. Ja, meine Tochter ist alleinerziehende Mutter von 3 Kindern. Wie alt? Und ist 27 Jahre alt. 27? Und lebt seit circa 5 Jahren mit ihrem gewalttätigen Lebensgefährten zusammen. Mhm. Ja, und jetzt hat sie Sind die 3 Kinder von dem Lebensgefährten? Ja, die letzten 2. Das sind einmal Zwillinge, die hat sie mit ihm zusammen. Mhm. Die sind gerade mal 22 Monate alt, ja. Mhm. Und ja, im Grunde genommen hat sie uns das von Anfang an immer so ein bisschen verheimlicht. Wir haben den auch nie so richtig kennengelernt. Und als wir dann davon hörten, haben wir natürlich auf sie versucht einzureden. Aber wie komisch, wenn die Tochter 5 Jahre mit einem Mann zusammen ist. Dann habt ihr den nicht richtig kennengelernt in all den Jahren? Nein. Besucht man sich nicht? Weihnachten, Geburtstag? Also in der ersten Zeit, da haben wir sie natürlich auch ganz normal besucht. Wohnt ihr denn in der Nähe? Ja. Sogar das? Bitte? Sogar das? Ja. Und also meine Tochter und mein Enkel, den haben wir halt regelmäßig besucht. Und dann war er immer kurz vorher verschwunden. Und ich denke mal, die wollten das beide nicht, dass wir ihn kennenlernen, so richtig. Und du hast deine Tochter dann nie gefragt, was ist denn los? Warum sehe ich ihn nicht? Ja, ach nee, der musste weg und es gab immer wieder neue Ausreden halt. Ne? Nach wie vielen Jahren des Zusammenseins hast du gewittert, da stimmt was nicht? Vielleicht nach einem halben Jahr. Schon? Ja. Schon. Und wir haben auch, wie gesagt, also immer von vornherein drauf versucht halt, sie zu bereden und das kann doch nicht gut sein. Ja. Und wann hat sie sich das denn... Das kann dem Jungen nicht gut tun, ja. Du ziehst ihn richtig runter und denk doch an das Kind, an seine Kindheit. Und ich habe auch drauf eingeredet, sie sollte vielleicht das Kind vielleicht besser abgeben, damit sie mit dem um die Häuser ziehen kann. Und also naja, die Zwillinge sind 22 Monate alt und das andere Kind ist wie alt? Der wird 9, 8 Jahre ist er noch. Wann hat denn deine Tochter sich dann dir oder euch, den Eltern, anvertraut? Also es gab, wie gesagt, also zwischenzeitlich immer wieder dann so einen Bruch zwischen unserer Tochter und uns, dass wir nicht miteinander gesprochen hatten. Dann hat sie sich dann halt entfernt und halt nicht drauf gehört, und beziehungsweise hat man ja auch versucht, irgendwie mal Vor- und Nachteile, und dann hat sie ihn halt immer wieder irgendwie in Schutz genommen. Und wann hat sie denn gesagt, es ist ganz schlimm und er schlägt mich? Das war, bevor sie schwanger wurde mit den Zwillingen, und da kam sie sogar, also bevor sie selber wusste, dass sie schwanger ist, da kam sie sogar einmal des Nachts bei Nacht und Nebel auch tatsächlich zu uns. Und ich habe sie anschließend ins Krankenhaus gebracht, weil ich darauf bestanden habe, Tanja, das hältst du einfach mal fest. Mhm. So, jetzt hast du sie am Freitag ins Frauenhaus. Ja. Weil es eskaliert ist? Ja. Was ist passiert? Sie hat die Nacht zuvor, also tagsüber zuvor, war wohl ein Streit. Er hatte sich Geld bei ihr, das letzte Geld aus dem Portemonnaie genommen und da wusste sie wohl schon, was auf sie zukommt. Wenn der zurückkommt, dann gibt's Ärger, dann entweder schlägt er ihr alles kurz und klein oder geht auf mich los und die Kinder müssen das vielleicht wieder mitkriegen. Und dann ist mein Mann dann dazu und dann hat er erst das Haus zu Schloss nur ausgetauscht. Und nach ein paar Stunden sagt er dann, wenn, dann ruft die Polizei halt. Ne? Ja. Wer sagte das? Sagte dann mein Mann. Ja. Aber ist es denn eskaliert oder ist es aus Sorge der Eskalation passiert, dass deine Tochter ins Frauenhaus gekommen ist? Nee, es ist wohl eskaliert. Was ist denn passiert konkret? Handgreiflich ist er zwar nicht geworden, aber als er dann vorne nicht reinkam, da ist er dann durch den Garten und ist an der Balkontür und hat sie eingetreten und dann, sie stand in der obersten Etage wippernd mit den Kindern, hatte dann aber schon die Polizei alarmiert. War dein Mann auch dabei? Nein, da war er nicht mehr da im Haus. Und und kurz darauf muss wohl die Polizei da gewesen sein. Ja, und was glaubst du denn in den letzten, sagen wir mal, ein, zwei Jahren, wie oft es da zu Gewalttätigkeiten gekommen ist? Wie oft hat er deine Tochter geschlagen? Ja, das kann ich leider nicht sagen. Er ist aber auch zwischenzeitlich mal für 9 Monate weg gewesen. Auch wegen... Na, aber du kannst mir eine Richtung sagen. Einmal wöchentlich, einmal im Monat. Nein, so oft auch nicht. Ja, er ist zwischenzeitlich weg gewesen. Wo war er? Er saß im Gefängnis an, hat eine Strafe zu verbüßen gehabt, auch wieder Alkohol und er ist gewalttätig anderen gegenüber geworden und ist dann verurteilt worden. Wo sind die Kinder jetzt? Die sind bei ihr. Die sind bei deiner Tochter. Mhm. Wie soll es denn jetzt weitergehen? Ja, also ich hoffe, dass sie ganz und gar einen Bruch macht hier mit der Ortschaft, dass sie muss leider weiterziehen. Hast du eine Erklärung dafür, dass sie immer und immer wieder bei ihm geblieben ist, trotz dieser widrigen Umstände? Ja, eigentlich nicht. Ich kann es eigentlich nicht begreifen, weil man denkt eigentlich, man wüsste, wie das eigene Kind tickt und denkt. Wie hat es dir denn? Uns gegenüber, uns kam sie eigentlich recht stark vor und also. Aber in der Situation, wenn ich mir das so vorstelle, sie schüttet dir das Herz aus. Und dann sagst du irgendwann, Mensch, Kind, trenn dich von dem Typ. Dann muss sie dir doch eine Antwort gegeben haben. Das verstehst du nicht. Hm. Und wenn der nüchtern ist, dann ist er ganz anders. Ah ja, verstehe. Hm. Verspricht dir, was weiß ich, vom Himmel, kriegt aber überhaupt nichts auf der Reihe. Im Gegenteil, sie macht im Grunde genommen alles. Wie lange kann sie denn jetzt da in dem Frauenhaus bleiben? Also eine zeitliche Begrenzung hatte man ihr da gar nicht gesetzt. Mhm. Gibt es da in diesem Frauenhaus auch eine psychologische Betreuung? So wie ich verstanden habe, nein. Also es ist ein reiner geschützter Wohnort für die Frauen. Ja. Kannst du da so ganz normal anrufen oder sie gar besuchen in dem Frauenhaus? Also das haben sie wohl nicht so gerne Besuch, aber ich stehe im telefonischen Kontakt zu ihr. Ja. Und versuche sie auch irgendwie... Aber sie ist auch hin und her gerissen. Vom Frauenhaus raten sie ihr, alles hinter ihr zu lassen. Mhm. Ihr Rechtsanwalt rät ihr eine einstweilige Verfügung. Aber sie hat halt nur Angst davor, auch wenn er dann von der Polizei mal wieder abgeholt werden würde. Allein nur dieser psychische Terror. Und jeden Tag zu wissen, er ist hier in der unmittelbaren Nähe und könnte jederzeit an die Kinder vielleicht dann auch dran. Und aber all das müsste sie jetzt ja nun endgültig wachgerüttelt haben, dass sie aus der Beziehung rausgeht. Vor allen Dingen wird sich ja bald sicherlich dann auch mal das Jugendamt kümmern. Der Zustand für die Kinder ist ja dann auch alles andere als tragbar in einer derart kaputten Beziehung. Ja. Ich mit dem Jugendamt hatte sich vorher schon ans Jugendamt gewendet, um Hilfe zu bekommen, um beraten zu werden und da wurde sie schon eine Zeit lang vom Jugendamt halt begleitet, aber im Endeffekt hatte sie alles in der Hand und sie hatte zu entscheiden, man konnte ihr einfach nur raten. So. Man kann ja auch den, man kann ja auch verdammt nochmal den Anspruch haben, eine, sie ist 27, ne, sagst du? Ja. Eine 27-jährige Frau, die drei Kinder hat, ja, dass sie irgendwann mal kapiert, in welcher Lage sie ist und dass sie die Initiative ergreifen muss. Und wenn sie es schon nicht für sich tut, dann zumindest für ihre Kinder. Ja, sicher. Was wirst du jetzt weiter tun? Ja. Im Grunde genommen nicht großartig nachdenken, helfen, dass sie vielleicht irgendwo anders ihre Zelte neu aufschlagen können, damit die Kinder auch wirklich mal zur Ruhe kommen. Natürlich aber immer mit der Erfahrung halt im Hintergrund, wenn sie das wieder nicht durchhält, dann furchtbar, ja. Dann ja, enttäuscht nicht sie, also ich will keinen Dank oder dergleichen, aber im Grunde genommen, man wird immer wieder davon enttäuscht, weil man die ganze Zeit über immer daran arbeitet, dass sie davon wegkommt, damit die Kinder einigermaßen normalen Tagesablauf, ein normales Leben auch leben können. Ne? Der Große ist ja in der Schule schon. Ja. Der geht jetzt von da aus zur Schule, von dem Frauenhaus aus. Ja, jetzt die ersten Tage wohl noch nicht, aber muss jetzt auch. Und vor allen Dingen, sie muss alles irgendwie allein, ich weiß gar nicht, man gibt ihr, sie soll sich Zeit nehmen. Aber so richtig, dass die Kinder da auch so ein bisschen betreut werden, das ist nicht der Fall. Es ist alles auf einem kleinen Raum halt, ist wohl auch ziemlich voll dann dort auch. Und ja, traurigerweise. Ja, und ich glaube auch, so wie du mir das gerade geschildert hast, dass deine Tochter eigentlich auch eine gute, handfeste psychologische Hilfe braucht. Ja, auf jeden Fall. Dauerhaft, die vielleicht eine ganze Weile an ihrer Seite ist. Ja. Dieses Gespräch hat meine Psychologin mitgehört, Ulrike. Ich würde gerne, dass du mit ihr jetzt noch ein paar Worte sprichst. Vielleicht kann sie dir noch ein paar konkrete Tipps geben, wie du dich auch deiner Tochter gegenüber verhalten sollst und vor allen Dingen, was du ihr vielleicht auch an Infos weiterleiten kannst. Ja. Für das Selbsthilfe. Prima, ja. Weil irgendwie fühlt man sich immer zwischen den Stühlen. Ja, klar. Ja, du kannst natürlich auch nicht zu großen Druck machen, denn sie muss es selbst entscheiden, aber du kannst natürlich ihr die Weichen stellen und gehen muss sie dann gehen. Ja, du kannst die Tür aufmachen, aber durchgehen muss sie alleine. Ulrike, meine Psychologin heißt Simone, die ruft dich jetzt gleich an. Ja, ich wünsche dir und natürlich auch deiner Tochter und den Kindern alles Gute. Ja, danke schön, Domian. Wir melden uns gleich. Ja, tschüss. Danke, ciao. Ciao. 0800 220 5050, das ist unsere Nummer. Und mein nächster Anrufer. Hallo. Ja, der heißt Safzer, stimmt das? Nee, Zaf, wie sprichst du dich aus? Hallo? Hallo? Erst sagt er Hallo und jetzt antwortet er nicht mehr. Nun ist er weg. Dann machen wir weiter mit, frage ich meine Regie, mit Manfred. Manfred, 58, guten Morgen. Guten Morgen, Daumen-Jan. Ja, Manfred, um was geht's bei dir? Sendung von dir ist sehr schön, emotional und manchmal auch Freude. Nur ich habe ein sehr schweres Problem. Ja? Meine Lebensgefährtin ist am 8. Januar verstorben. In diesem Jahr? Ja. Vor ein paar Wochen. 6 Jahren Wachkoma. Ich war Betreuer von ihr. Es ist ganz klar, weil man nicht verheiratet ist, habe ich die Betreuung beantragt, laut Amtsgericht. Und mit dem Tod von ihr erlischt alles. Ich habe keine Rechte und keine Pflichten mehr. Über wen und was? Über meine Lebensgefährtin. Habe ich keine Rechte und keine Pflichten mehr. Welche Rechte? Ja, sagen wir jetzt, ich meine, ich habe alles aufgegeben. Ich stand vor der Entscheidung, was machst du? Gehst du arbeiten oder tust du pflegen? Ich sage, weißt du was, das ist der Mensch mir einfach wert. Ich habe alles aufgegeben, um sie zu pflegen. Tag und Nacht, ich habe sie auch alleine gepflegt. Rund um die Uhr 6 Jahre. 6 Jahre lang. Sie lag bei dir zu Hause, euch zu Hause. Bei mir zu Hause. Weswegen war sie eine Wachkoma-Patientin? Was war passiert? Wir wissen nicht. Die Ärzte hatten mir gesagt, die können mir von 24 Stunden mir sagen, was sie hat, die können mir es heute noch nicht sagen. Wie kam das denn von heute auf morgen? Sie hat keinen Sauerstoff gekriegt. Warum? Wissen wir heute noch nicht. Sie hat keinen Sauerstoff mehr bekommen? Ja. Von heute auf morgen? Ja. Die hat abends Fußball geguckt und kam noch mal rein, sitzt mir rauchen, noch Zigarette, gucke ich weiter und dann war es ganz still. Und da gucke ich doch auch, denke, sie schläft. Und so eine halbe Stunde, so um 11:30 nachts, fing die an zu schreien. Ach. Da bin ich herein, habe geguckt und da hat die Augen schon verdreht, alles. Und ich habe wirklich alles versucht. Da habe ich einen Notarzt angerufen, der kam auch, war schnell da. Und Er hat geguckt, der Puls war soweit noch in Ordnung. Und Oma sagt, wo ist das größte Zimmer? Haben wir es ins Wohnzimmer gelegt, hat sie Herzstillstand. Da haben sie reanimiert innerhalb von 10 Minuten, aber die war trotzdem schwer gehirngeschädigt. Ja. Seitdem lag die in Wachkoma. War das ein Gehirnschlag, ein Herzinfarkt? Nein, das ist alles überprüft worden. Ich meine, als Betreuer habe ich auch Rechte und Pflichten. Ich habe gesagt, die sollen mehrmals, haben sie es mit dem Kopf überprüft. Es war kein Schlaganfall, kein Herzinfarkt, keine Embolie. Nein. Also man konnte es nie herausbekommen. Nein. Aber sie lag dann ab diesem Zeitpunkt im Wachkoma. Ja. 6 Jahre lang. Ja. Wie alt ist deine Lebensgefährtin geworden? 56 Jahre. 56. Ja. Was hast du vorher beruflich gemacht? Monteur von Baumaschinen. Und hast dann alles aufgegeben, um die Pflege? Alles aufgegeben, um sie zu pflegen. Ein 24-Stunden-Job. Ja. Das ist eine große Entscheidung und es wird da immer schwer. Aber ich stehe dazu und ich habe es gern gemacht. Du hattest keinen Pflegedienst als Hilfe? Ich hatte einen Pflegedienst, muss man wiederum sagen. Und der hat mir in der ersten Zeit geholfen. Die kam jeden Tag eine halbe Stunde. Und dann muss man halt auch wieder sagen, die hat früher eine Stimme gehabt. Die hat bitterlich geschrien, Tag und Nacht. Und das ist sehr nervlich vor allen Dingen. Weil man macht Gedanken, was hast du, warum, wieso, weshalb. Und dann ist mir aufgefallen, die hat keinen Stuhlgang gemacht. Habe ich sie mehrmals angesprochen, den Pflegedienst. Und es war, glaube ich, der 6. oder 7. Tag, da war ich mit den Nerven wirklich fertig. Dann habe ich den Notarzt angerufen und sagte, ob ich eine Betreuung hätte. Ja, das ist der Caritas, muss man halt sagen. Und sie, da rufen sie an, das war nachts 23:30, die sollen ihnen helfen. Habe ich nachts 23:30 angerufen, haben sie mir gesagt, Herr Sowieso, um diese Uhrzeit belästigen sie mich. Das ist wirklich wahr. Habe ich nur das angerufen, da kamen die raus und schnell rein, Verdacht auf Darmverschluss. Und seitdem, es ist gut gegangen, aber seitdem habe ich gesagt, ich nehme nie mehr einer mit nach Hause. Ich mache es alleine. Und seitdem, ich habe viel mitgemacht. Eine Frage noch, Manfred. Du sagst, deine Freundin hat da so fürchterlich lange immer geschrien. Ja. War das während dieser Zeit, als sie keinen Stuhlgang hatte? Ja. Oder vorher? Ah ja. Ja. Also das heißt, sie hat die Schmerzen durchaus wahrgenommen. Ja. Und hat sich auch äußern können. Ja. Und niemand weiß ja ganz genau, was in einem Wachkoma-Patienten vorgeht. Genau. Das kann sein, dass sie dich durchaus auch wahrgenommen hat, wie du dich um sie gekümmert hast. Ja. Am Schluss konnte sie nicht mehr reden, die konnte nicht reden, nicht schlucken, die hat nichts mehr bewegt, nur noch den Kopf. Im Handprinzip alles so ein bisschen über die Augen gemacht. Du sagst geredet. Hat sie denn am Anfang geredet? Nein, sie hat nur eine Stimme gehabt. Ach, eine Stimme. Weil ich immer in der Hoffnung war, sie würde vielleicht wieder reden. Ich habe alles versucht, aber die Stimme wurde immer, also die stimmenmäßig, der Ton da war. Hast du denn den Eindruck gehabt, wenn du sie was gefragt hast, dass sie das verstanden hat? Ja. Wie hat sie sich da gezeigt? Mit den Augen. Oder mit dem Finger, mit Deutung, sag mal. Ich habe nicht mehr mit dem Finger aber an der Backe oder an den Mund und so. Beispielsweise, wenn ich sage, ich gebe dir ein Küsschen oder was, hat sie mit dem Mund aufgemacht. Daran kann man das erkennen. Mein Gott, und das 6 Jahre hat sie aushalten müssen. Und du hast sie 6 Jahre betreut. Ja. Jetzt hast du mir gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, sie ist gestorben am 8.1. Ja. Wie war das denn jetzt für dich nach diesen vielen Jahren? Sehr schwer, sehr schwer. Also muss ich sagen, sehr, sehr schwer. Weil der Mensch... Ich habe mich geopfert quasi, weil mir geht es gesundheitlich auch nicht besonders gut. Und Tag und Nacht, das ist der Rhythmus, ist einfach weg. Ja, als Außenstehender würden die meisten Menschen sagen, die Frau ist jetzt erlöst nach ihren schweren Qualen. Würdest du das auch so sehen oder gibt es da auch noch ein anderes Gefühl? Nein, ich kann das schon verstehen. Ich meine, auf der einen Seite sagt man so, sie leidet nicht mehr, weil mittlerweile, die hätten manchmal Stimme gemacht, weil und sagen wir auch beispielsweise mal Urin wurde rot oder das, je nachdem, was hast du, da habe ich es immer wieder hingekriegt, aber das wird am Schluss immer schwerer und ich kann es verstehen, ich habe Verständnis, es ist eine Erlösung. An was ist sie jetzt letztendlich gestorben, weißt du das? Lungenentzündung. Ja, die hat im Prinzip alle 2 Jahre eine Lungenentzündung, wir haben es immer wieder geschafft. Und jetzt ist natürlich durch den Todesfall, ist auch deine ganze, sage ich mal, so die Tagesstruktur, alles ist weg, ne? Ach, komplett weg. So, und du hast gerade gesagt, du hast keine Pflichten und keine Rechte mehr. Ja, ich bin nervlich total am Ende, weil ich kann keinen Abschied nehmen. Das ist, aber ich meine, du, ich lebe vom Arbeitsamt, ist auch ganz normal. Indem man alles aufgibt, dann fällt man ja in den Hartz IV. Ja. Hast du auch momentan große finanzielle Schwierigkeiten? Ja, habe ich auch. Ja. Aber das Problem, das ist das größte Problem, ich kann mich von ihr nicht verabschieden. Das macht mich verrückt. Ich wäre weg. Was meinst du, du kannst dich nicht verabschieden? Ich ist gestorben, ist klar. Und dann in dem Moment habe ich gewusst, was ich machen soll. Da habe ich das Amtsgericht angerufen, weil ich ja Betreuer bin. Mhm. Da hat er gesagt, sobald die Person stirbt, mhm, erlischt ihre Betreuung. Ja. Also ich darf jetzt gar nichts mehr. Ich darf keine Post, nichts mehr darf ich von dir mehr aufmachen. Ach so. Ist für mich eine fremde Person geworden. Hat durftest, so leise sie ihn tut. Ich sage, es kann doch nicht möglich sein. Durftest du dich denn um die Beerdigung kümmern? Nein. Auch nicht? Nein. Aber sie ist mittlerweile beerdigt? Nein. Nein? Nein. Das Problem ist, es läuft dann alles über die Stadt. Mhm. Bezirksamt. Mhm. Das Bezirksamt, weil ich kein Betreuer mehr bin. Das Bezirksamt versucht dann, die Kinder zu rauszukriegen. Ich stehe mit denen in Verbindung, habe ich auch angeguckt. Sie haben den Sohn, hat sich gemeldet. Mhm. Hat gesagt, ich habe kein, er wollte von ihr nichts wissen. Warum? Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Mhm. Und, aber es ist seine Pflicht, sich darum zu kümmern. Dann habe ich angerufen, ich sagte, gebt mir doch eine Adresse oder eine Telefonnummer. Mhm. Dürfen Sie nicht, laut Gesetz. Jetzt. Deine Partnerin ist am 8.1. gestorben. Ja. Wir haben jetzt bald Ende Januar. Wo, ja. Wo ist sie denn jetzt im Moment? Beerdigungsinstitut. Ist sie verbrannt worden? Noch nicht. Sie liegt jetzt immer noch im Beerdigungsinstitut? Ja. Jetzt verstehe ich auch deinen Satz, wenn du sagst, ich kann mich nicht verabschieden. Ja. Das ist ja eine ganz schreckliche Situation. Das sage ich dir. Du hast dich aufgeopfert, um sie gekümmert, sechs Jahre, und jetzt kannst du ihr den letzten Dienst nicht erweisen. Ja. Das verstehe ich. Und diese gesetzliche Regelung ist mir auch neu. Habe ich so in der Art auch nicht gehört. Ja, und da habe ich Beerdigungsinstitut angerufen und die dürfen auch nichts eine Telefonnummer rausgeben. Ich habe meine Telefon hinterlassen, damit der Sohn mich mal anruft oder sonst irgendwie. Aber was ist das denn für eine absurde Lage? Wenn der Sohn sich jetzt nicht darum kümmert, wer kümmert sich denn dann um die Beerdigung? Dann muss es die Stadt Köln machen. Die Stadt kümmert sich dann darum? Dann muss die Stadt, dann gibt es ein Wind, es gibt doch das Grab, wie nennt man das jetzt, ein unbekanntes Grab, nennt sich das. Mhm. Das ist das, wo mir ein Paketestrich geht. Irgendwie. Das heißt, selbst wenn du sagst, ich bezahle das, ich würde das Grab, die Grabstelle bezahlen, ja, willigt die Stadt nicht ein und sagt, dann wird die Frau da begraben? Ja, weil ich bin kein Betreuer mehr. Was ist denn das für eine absurde Situation? Ja, das ist denn das? Ist das rechtlich wirklich genau so rechtens alles? Ja, ich habe mit. Du hast dich erkundigt. Ja, ich habe mich erkundigt. Im Amtsgericht habe ich auch mit verschiedenen Ämtern angerufen, das ist alles gesetzlich so. Also in dem Moment, als die Frau gestorben ist, hat man sie dir weggenommen, so kann man sagen. Ja, genau, ganz genau. Und ganz irgendwer kümmert sich jetzt darum und sie liegt seit Wochen schon im... Ja, der Sohn wird sich darum kümmern. Wenn ich mit ihm irgendwie merke, alles versucht, die Telefonnummer rauszugehen, die Adresse rauszugehen. Also der Einzige, der wirklich der Ansprechpartner wäre, der nächste Verwandte, ist dieser Sohn. Sonst gibt es niemanden mehr. Doch, die hat drei Schwestern. Niemals hat sich einer um uns gekümmert, nie. Und da kann man jetzt auch nicht an die Schwestern rangehen und die bitten, dass die das... Keine Adresse, kein Telefonnummer, kein nichts. Ich weiß nicht, wie die heißen, mit dem Nachnamen, gar nichts. Wie lange warst du denn mit deiner Freundin insgesamt zusammen? Achteinhalb Jahre. Und da habt ihr früher auch nie so über die Verwandten gesprochen? Sehr wenig. Die war sehr verschlossen. Muss aber jetzt sehr viel mitgemacht. Die ist, man muss also sagen, so traurig wie sie ist, sie ist zu Hause einfach abgehauen, weil... Ihr Mann war Alkoholiker, hat sich zerschlagen und da ist er weg, dann ist wieder zurück. Mhm. Und hat gemeint, es wird wieder gut und dann hätte er noch mehr getrunken, hat sie mir nur erzählt. Mhm. Weil die war sehr verschlossen, habe immer gesagt, weißt du was, jetzt schreib doch einfach mal deinen Kummer einfach mal auf. Ja. Ich habe auch viel Kummer, ich mache es genauso. Und da hat sie mir alles mal aufgeschrieben, da habe ich meine Ruhe mal gelesen. Mhm. Die wurde mehrmals zerschlagen und dann hat die einfach knackout gekriegt, ist einfach abgelassen, hat auch die Kinder im Stich gelassen, weil sie so... Aber es gibt noch mehrere Kinder. Na, zwei Kinder, zwei Söhne. Ach so. Und dann ist er einfach weg, die wussten nicht mehr, was sie machen soll, die waren nervlich kaputt, alles. Ja. Nochmal zum Klarstellen. Ja. Ist es nicht möglich, auch die Anschrift der Söhne rauszukriegen? Nein, wir haben über Telekom besucht, über Internet versucht, nichts zu machen. Kann man nicht ich weiß, fast Vornamen gar nicht glauben. Nachnamen, denke ich mal, dass der gleich ist. Aber nichts, wir haben alles versucht. Finde ich dann eine ganz, ganz traurige Situation für dich, muss ich dir sagen. Ich habe Rathaus angerufen, wie diese Sterbeurkunde. Mhm. Das ist genauso ein Hickhack. Mhm. Weil ich brauche welche, die ist ganz normal. Pass auf, Manfred. Ich würde gerne nochmal meine Zuschauer und Zuhörer fragen, die juristisch Versierten unter meinen Zuschauern und Zuhörern. Ihr habt ja jetzt den Fall von dem Manfred gehört. Ist das wirklich so? Oder gibt es da nicht doch irgendeinen Paragraph, der dem Manfred ein Recht gibt, seine Freundin wirklich auch würdevoll zu beerdigen? Ja. Wenn ihr da irgendeine Idee habt, dann mailt uns doch bitte domian@wdr.de oder ruft uns an und wir würden dann sofort den Kontakt zu Manfred herstellen. Was mich nervlich kaputt macht, ich kann keinen Abschied nehmen. Ja. Das ist einfach wie abgerissen. Ja, ja, furchtbar, furchtbar. Man kriegt den Mensch entrissen und man hat alle Gemühe gemacht. Ja, ja, ja. Und dann ist einfach alles weg. Ja, das kann ich absolut verstehen. Kaputt. Manfred, also ich habe jetzt den Aufruf an mein Publikum gemacht und ich hoffe, dass da irgendwas kommt. Ja, ich hoffe kommt. Auch, also wirklich. So, und dennoch werden wir dich auch gleich nochmal anrufen, um dich noch ein bisschen aufzubauen, denn du bist ja sehr traurig. Und dann würden wir uns bei dir gleich melden, Manfred, und ich hoffe, dass die Sache sich dann doch noch irgendwie positiv gestaltet und wendet. Und ich möchte mich nochmal bedanken, dass ich in die Sendung überhaupt drauf gekommen bin. Sehr, sehr gerne, sehr gerne. Alles Gute wünsche ich dir. Alles klar, Dankeschön. Tschüss, Manfred. Tschüss. Es gibt Gesetze, also wenn das wirklich so stimmt, ich finde es unfassbar. Ich finde es wirklich unfassbar. Es ist so inhuman. Und das ist von Seiten der entsprechenden oder zuständigen Stadtverwaltung auch kein Einsehen gibt. Die sehen doch die Lage und dass die nicht einfach sagen, okay, dann machen wir jetzt mal eine Ausnahme in dem Fall und dann soll der Mann sich darum kümmern. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. So, neuer Versuch mit unserem Menschen mit dem ungewöhnlichen Namen. Zaf Zafer, hallo. Ja, guten Morgen, Domian. Morgen erstmal aus Hamburg. Gerade warst du irgendwie verschwunden. Wie spreche ich das denn aus? Zafer? Zafer, Z-A-F-E-R. Was ist das für ein Name? Der kommt aus Türkei. Ah, Zafer. Ich bin halt hier nur gerade im Krankenhaus und bei einer Uni und habe das Handy genommen. Ach so. Bin ins Flur gegangen und da war halt ein ziemlich schlechter Empfang. Mein Lieber, um was geht's? Um was ganz Verrücktes. Und zwar habe ich vor 10 Monaten von heute auf morgen meine Sachen gepackt, nur einen Rucksack genommen, einen Schlafsack genommen, ein Zelt genommen und habe beschlossen, ein Jahr lang durch Deutschland und durch Europa zu reisen und einen Film darüber zu machen. Und was? Was darüber zu machen? Einen Film darüber zu ein machen. Film darüber zu machen? Ja, wie ich reise, ohne Geld, nur mit Hilfe von anderen Leuten. Also das heißt, ich setze mich jetzt nirgendwo am Straßenrand oder so und schnorre oder bettel oder so. Ich gehe wirklich öffentlich auf die Leute zu, gehe in Restaurants rein, teilweise ein Nobel-Restaurant, war zum Beispiel beim Tim Melcher auch drin, der hat mir auch ein Essen spendiert. Hab dir meine Geschichte erzählt, also okay, setz dich hin, kannst du was essen, geh in Klamottenläden rein, frag Klamottenläden, ob die mir was spendieren für meine Reise. Geh in, keine Ahnung, sämtlichen Läden rein und frag, ob die mich unterstützen. Und du bist jetzt in einem Krankenhaus? Ja, ich habe leider eine Bauchspeiseldrüsenentzündung bekommen. Oh, das ist aber unangenehm. Ja, das ist sehr unangenehm. Und jetzt liege ich fast bald eine Woche hier, denke aber, dass ich diese Woche entlassen werde. Das heißt, das Projekt ist im Moment etwas unterbrochen, oder wie? Ja, also meine Gesundheit geht mir gerade vor, deswegen kuriere ich mich eine Woche erstmal aus. Natürlich, ja. Und wie ist denn die Route bisher verlaufen? Wo war es denn schon so? Also ich bin eigentlich schon in ganz Deutschland gewesen, außer ein bisschen im Osten. Das heißt so Leipzig, Rostock, Dresden und so, da war ich jetzt nicht so richtig. Ja. Italien, Amsterdam, Schweiz, Österreich. Ach so, so im Ausland dann auch schon? Ja klar, also ich bin vor 2 Wochen erst aus der Schweiz zurückgekommen. Und es hat mich echt gewundert, ich habe vor 3 Monaten schon in der Schweiz gedreht, wie spendabel die Schweizer waren. Ist das auch? Ja, das ist auch mit ein wichtiger Teil, weil ich gehe wirklich auf die Passanten zu. Erzähle den Passanten, was ich mache. Und das Witzige ist, ja, ich habe verschiedene Outfits. Ich habe wirklich mal einen Versuch gemacht. Mal war ich im Anzug mit einer Krawatte. Die haben mich zwar ausgelacht und haben gesagt, willst du mich verarschen? Mhm. Haben mir dann aber trotzdem geholfen. Sah ganz normal aus, sah dann mal ein bisschen freakig aus. Mhm. Sah dann mal wirklich aus, dass ich 3 Tage nicht geschlafen habe. Und ich habe es wirklich geschafft, in jeder Situation, dass die Leute mir geholfen haben. Aber du sagst, du hast nur einen Rucksack und einen Schlafsack bei dir. Ja, und ein Zelt. Und ein Zelt, ja genau. Dann hast du doch gar keine große Klamottenauswahl in deinem Rucksack drin. Ich schließe das jedes Mal im Zelt ein. Achso. Ich schließe es jedes Mal im... Okay, also schleppst du schon mit dir rum. Also da gibt es schon einige Sachen, mit denen du dann variieren kannst. Genau. Und dann du kommst komplett ohne Geld aus. Komplett ohne Geld. Da ist auch nicht ein Cent oder ein Euro, den du irgendwie mal... Du erbettelst auch kein Geld, sondern nur immer Essen oder wie? Verstehe ich nein, das? Nein, Geld. Es geht ja auch speziell um Geld. Und das ist jetzt das Witzige. So, ob du es mir glaubst oder nicht, ich habe es geschafft, in den letzten 10 Monaten fast 50.000 Euro zu erschnorren. Das glaube ich nicht. Doch. Das glaube ich nicht. Und doch. Das glaube ich nicht. 50.000 Euro zu erschnorren? 50.000 Euro. In 10... Halt stopp. In 10 Monaten... In 10 Monaten, das ist kein Witz. Und zwar wo? Das Geld, das ist auch. Da in den Ländern, die du gerade benannt hast? Genau, und in ganz Deutschland. Also mich kennen auch schon ziemlich viele Leute in Hamburg, deswegen, also ich bin alle 3 Wochen in Hamburg und bleib eine Woche hier, weil da habe ich die meisten Leute. Ich finde das immer cool, dass ich in verschiedenen Leuten die Städte, die Leute anspreche. Boah, bist du nicht der? Ich kenne dich noch vom Sommer. Bist du nicht der? Dich habe ich doch in der Stadt schon gesehen. Boah, wie läuft aber, das? Ja, ist okay, okay, aber ich glaube das nicht, dass man 50.000 Euro in einer solch kurzen Zeit erschnorren kann. Wie viel geben die? Schick mal ein Filmteam raus, einen Tag mit mir oder 2 Tage, dann siehst du, wie viel ich schaffe. Dann siehst du, was ich für ein Talent habe, auch Leute zu überzeugen, dass die mir auf meine Reise weiterhelfen. Wie viel geben die dir denn so in der Regel? Also in der Schweiz waren es durchschnittlich, also wenn ich wirklich ungefähr, nehmen wir jetzt ein Beispiel, ich habe pro Tag ungefähr, wenn ich 2 Tage in der Schweiz war, pro Tag 4 Stunden ungefähr gedreht, da sind es ungefähr 500 Schweizer Franken gewesen, die ich zusammengekriegt habe pro 4 Stunden. Die Leute haben mir 20 Schweizer Franken, 30, 40 Schweizer Franken in die Hand gedrückt, manchmal 56 Schweizer Franken. Hier in Deutschland drückten die mit 10 Euro, 20 Euro in der Hand, manchmal 15 Euro. Ich frage mich gerade nach der Motivation der Leute. Warum sollte man das tun? Weil ich halt ein bisschen verrückter Mensch, also eigentlich habe ich auch gesagt, ich möchte eine neue Sendung, also eine Internetsendung darüber machen. Hört sich jetzt krass an, verurteile mich auch nicht deswegen, aber es ist halt auch eine freakige Show, halt gerade für junge Leute, nennt sich Schnorrer TV, wo ich halt wirklich auch dokumentiere, weil mich haben wirklich die letzten 10 Monate überwiegend junge Leute begleitet. Studenten, junge Azubis, Abiturienten, obwohl die wirklich selber wenig Geld gehabt haben, waren die nicht. Ja, aber die Motivation ist mir absolut nicht nachvollziehbar. Wenn da ein armer Mensch vor mir steht und ich weiß, der hat nun wirklich nicht viel, okay, dem gebe ich natürlich. Aber wenn ich da dich dann vor mir stehen sehe, der da nur so ein Selbsterfahrungsexperiment macht, dir würde ich auch keinen Cent geben. Nee, ehrlich. Warum soll ich das tun? Warum? Das habe ich auch schon gehört, aber du wirst lachen. Das Geld, was ich habe, ne, das gebe ich nicht alles alleine aus, weil ich dachte auch gleich, warum? Ich spende auch sehr, sehr viel Geld dafür, weil ich habe in den ganzen 10 Monaten, ich habe mir wirklich verschiedene Personen angenommen. Ich habe wirklich teilweise auch unter Obdachlosen auf der Straße zusammengeschlafen, habe mir das Leben von den ich wollte mich einfach mal in die Lage reinversetzen, wie die Leute sich fühlen. Habe wirklich in Suppenküchen gegessen, habe meine Sachen auch in solchen Einrichtungen so gewaschen. Lass mich ein bisschen zwischenfragen. Wenn du dann angeblich so viel Geld immer schnorrst, wo verwahrst du das Geld denn auf? Das geht fast jeden Tag immer weg. Das heißt, ich hole die nötigsten Sachen, hole mir ein Ticket, komme ich dann 2 Tage über die Runden und alles, was übrig bleibt, spende ich natürlich. Wohin spendest du das dann? Ich komme ja viel rum und sitzen halt viele Leute, wie du gesagt hast, auf der Straße, wirklich, die das Geld brauchen, die wirklich keine richtigen Klamotten anhaben oder die halt wirklich denen kalt ist, dann gebe ich denen wirklich auch sehr viel Geld in die Hand und sage, hier, drück dir 20, 30, 40 Euro manchmal in die Hand und sag hier. Das heißt, komm, von diesen angeblich 50.000 Euro hast du nichts übrig? So gut wie gar nichts übrig, alles ausgegeben. Wirklich, alles komplett ausgegeben. Weil ich teile das Geld natürlich auch. Also ich gebe es ja nicht komplett alles alleine aus. Ich kann es einfach nicht glauben. Begleite mich mal einen Tag mit der Kamera, dann wirst du es mir glauben. Aber du hast ja selbst eine Kamera, sagst du. Ja klar, habe ich eine Kamera, weil ich das ja alles damit dokumentiere. Ja, bist du auch dein eigener Kameramann oder ist da noch ein Mensch bei dir? Ich bin, teilweise habe ich jemanden bei mir, bin aber auch eigener Kameramann und teilweise gehe ich ja auch auf die Leute hinzu und sage einfach, ey, kannst du mal die Kamera halten? Dann gehe ich auf die, dann halte ich die Kamera, wie ich auf die Leute zugehe und die filmen das dann alles. Wenn da noch ein anderer Mensch dabei ist, ein Kameramann, der muss ja auch irgendwie bezahlt werden, oder wie lebt der? Nein, das machen die alles freiwillig, weil es teilweise auch Filmstudenten sind oder so, die das in ihrer Freizeit machen, die halt auch dieses Projekt ziemlich gut finden. Ich mache ja nicht nur das, ich kombiniere das ja halt auch mit anderen Projekten von mir, weil ich schmuggel mich. So, wie lange soll das jetzt noch gehen? Jetzt noch bis März. Ja. Und sehr wahrscheinlich, weil es halt auch ein bisschen von dem Format, weil ich mache das ja in Kombination auch mit anderen Sachen, Erfolg haben wird, werde ich vielleicht noch mal ein halbes Jahr dranhängen. Aber und halt du dokumentierst das mit einer Kamera und stellst das denn auf deine Internetseite, oder wie? Genau. In der Hoffnung, dass viele Leute darauf zugreifen und dass ich will es natürlich auch am Fernsehen weitergeben, dass darüber halt auch eine Sendung gemacht wird. Also du willst Kohle verdienen damit? Nicht unbedingt Kohle damit verdienen, aber ich will halt bekannt werden damit. Also es reicht mir, wenn ich damit bekannt werde. Ich will jetzt nicht großes Geld damit verdienen. Warum willst du bekannt werden? Weil ich so viele Talente habe und ich einfach möchte, dass die Leute meine Talente erkennen. Hm. Und das ist halt unter anderem mit einem Projekt von mir, was ich halt gerne mache, was ich halt in Kombination mit anderen Sachen mache. Weil wie gesagt, ich schmuggle mich ja auch als Interviewer irgendwo rein, schaffe es irgendwo, mich auf den roten Teppich reinzuschmuggeln, irgendwelche Promis zu interviewen. Wen hast du denn schon interviewt? Letztens habe ich zum Beispiel Bruno Labbadia interviewt, Lothar Matthäus habe ich interviewt, habe hier diesen einen Typ, der bei Kabel 1 immer dieses komische Essen ausliefert. Also die machen da halt immer so ein, so ein Doppel, den interviewt, Milo Wanders interviewt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass du ein Aufschneider bist. Vielleicht tue ich ja Unrecht, aber irgendwas in mir sagt, Mensch, das ist ein Angeber. Nee, vielleicht denkst du das aber. Nein, ich sage, es ist so ein Gefühl in mir. Vielleicht tue ich dir auch Unrecht. Wann bist du denn mal in Köln? Wann ich mal wieder in Köln bin? Nächste Woche bin ich in Köln. So du denn gesund bist? Sobald ich gesund bin, werde ich nach Köln. Wo starten. Treibst du dich in Köln rum? Überall. Ja. Überall, wo viele Studenten sind, weil die mich ja teilweise auch schon kennen. Ja. Teilweise am Barbarossa-Platz bin ich manchmal, also unten am Zölpischer Platz. Ja. Dann bin ich mal in der Stadt unterwegs. Das, je nachdem. Okay, dann will ich mal nächste Woche ein bisschen Ausschau nach dir halten und mir die Sache mal ein bisschen besser unter die Lupe nehmen. Ja, und dann? Ja, um einfach zu sehen, ob das alles stimmt oder ob du mich grandios veräppelt hast. Nein, veräppeln tue ich dich ganz bestimmt nicht. Vor allen Dingen, ich habe jetzt hier auch der Filmstudent, der wird mir jetzt gerade mein ganzes Material von den letzten 10 Monaten nochmal einen ganzen kompletten Zusammenschnitt machen. Ja. Weil den Cutter, den ich gehabt habe, der ist im Ausland gegangen und da wirst du halt auch nochmal im Netz von mir von den letzten 10 Monaten was sehen. Okay, also wir harren der Dinge und ich schaue mich um und mal sehen, ob und was wir von dir nochmal hören. Dann wünsche ich jetzt aber erstmal gute Besserung, dass du gesund bist. Okay, das, was ich dir aber noch sagen wollte, ich wollte eigentlich auch, also bin auch eigentlich dabei, gerade ein Buch darüber zu schreiben, wie ich es wirklich geschafft habe zu reisen. Mhm. Nur mit Hilfe von anderen Leuten. Das ist jetzt kein Witz und das ist auch keine Verarsche. Okay. Also fand ich halt schon ein bisschen krass, dass du gesagt hast, also jetzt so deine Meinung. Ich habe dir mein Gefühl gesagt und das sei mein gutes Recht. Ja gut, okay. Also ich glaube, hör mal. Ich glaube, dass ganz viele Leute gerade zusammengezuckt sind, als du gesagt hast, ich habe da mal locker 50.000 Euro geschnurrt. Da sei es erlaubt, immer kritischer nachzufragen. Und das musst du schon aushalten. Das musst du aushalten. Ja, aber nochmal zuletzt so, das ganze Geld, das geht ja überwiegend, guck mal, wenn ich mir von Hamburg nach München ein Ticket kaufen muss, von München nach Basel, von Basel nach Österreich. Das Geld ist weg, das haben wir jetzt verstanden. Genau. Ja, das musst du alles davon bezahlen. Gute Besserung. Ja gut. Mein Lieber. Und noch gute Sendung. Dankeschön, okay? Tschüss. Ciao. So, was halten wir denn jetzt davon? Ich weiß es nicht. Also, kann ja sein. Wir werden das Ganze mal ein bisschen weiter recherchieren und vielleicht auch mal im Netz gucken, ob da irgendwas dergleichen steht und zu finden ist. Hier ist Vanessa und Vanessa ist 28. Guten Morgen. Morgen, Domian. Vanessa, um was geht's bei dir? Ganz einfach gelegentliches Hobbyhuren-Dasein. Bitte, was? Gelegentlich bin ich eine Hobbyhure. Eine Hobbyhure? Ich habe Hobbyhund verstanden. Bitte? Du bist eine Hobbyhure. Ja, gelegentlich. Gelegentlich. Nur mal so. Wie oft im Monat oder im Jahr? Oder meistens kommt es zum Ende des Monats. Bitte? Meistens kommt es zum Ende des Monats vor. Hm. Weil das Geld knapp wird. Richtig. Ja. Und wie lange machst du das schon? So 3-4 Jahre. Ach, so lange schon? Ja. Und was machst du in deinem normalen Leben? In meinem normalen Leben bin ich arbeitssuchend. Ja. Und dementsprechend ist das Geld ab dem 20. meistens fort. Was heißt denn dann, ich arbeite als Hobbyhure? Wie machst du das konkret? Über Internet habe ich es gemacht. Jetzt mittlerweile mache ich es über eine Datingline. Mhm. Halt mal den Hörer ein bisschen gerade. Du bist so verschwommen gerade. Im Moment mache ich es halt über eine Datingline. Ja. Das heißt so eine Flirtline. Verstehe. Und dann ist das ganz unproblematisch. Du bietest dich da an und dann... ich fange ein witziges Gespräch an, frag überhaupt, ob dort Interesse besteht. Ja. Und dann fragen die auch, wie viel das ungefähr kostet, was ich so anbiete. Würde ich jetzt auch gerne mal eben kurz fragen? Ja, alles außer anal und eklige Sachen. Ja, also eigentlich die Klassiker so. Genau, ja. Sprich Blasen, Entschuldigung. Also Oralverkehr, normaler Geschlechtsverkehr. Was kostet der normale Geschlechtsverkehr? Nümmerchen? Ja, das ist unterschiedlich. Also je nachdem, was ich entlocken kann. Mal 80, mal 100. Ich habe auch schon von meinem Sponsor, ich habe so 3-4 Jahre jemanden gehabt, der an mir gehangen hat, sozusagen, der es auch nicht nötig gehabt hätte. Der war Vermögensberater, selbstständig. Mhm. Sah auch ziemlich gut aus. Nennt man Zuhälter heute Sponsoren? Das war ja sozusagen einer, der mich so ein bisschen, bereichert hat. Sprich, der hat sich mit mir getroffen. Hm. Dann sind wir in schöne Hotels gegangen. Ach so, das war ein Stammkunde, ein Dauerkunde. Genau. Ach so, Das nenne ich jetzt Sponsor. Ich bitte um Entschuldigung, wusste ich nicht. Zum Beispiel unter anderem war ich im Renaissance-Hotel in Bochum, das ist so ein 5-Sterne-Hotel. Kommt nicht jeder rein? Kommt nicht unbedingt jeder rein, es sei denn, er hat Geld. Mhm. Oder ist halt beruflich gut so halt bekannt, dass er auch mal umsonst übernachten darf. Ja. Den und da war zum Beispiel Live-Klavier spielen, habe ich gesehen, da war ich ganz irritiert, so wie à la Pretty Woman, da habe ich echt ein bisschen geguckt. Ja. Aber war ich nicht gewöhnt. Ja. Diesen Dauergast hast du aber nicht mehr im Moment? Diesen Dauergast, der hat sich verabschiedet, weil er liiert ist. Achso. Ja. Und so wurstelst du dich so durch das Leben? Jein, also ich suche natürlich auch ein bisschen nach einer Ausbildungsstelle. Das heißt, sprich, ich bin noch in der Orientierungsaufbauphase. Du hast noch keine Ausbildung gemacht? Nein. Nee. Hast aber einen Schulabschluss? Ich habe den FOR, den einfachen. FOR, Fachoberschulreife. Fachoberschulreife. Korrekt. Ja. Was würdest du denn gerne machen? Was ich gerne machen würde, ich bin offen. Also ich möchte mich da jetzt nicht in ein Berufsfeld einbringen, sondern, weiß nicht, na gut, als Helferin. Ja, ich hatte meinen Traum Bürokraft. Mhm. Aber da ich einen EDV-Kurs gemacht habe und da gemerkt habe, Hilfe, nein, das funktioniert nicht, musste ich umsatteln. Naja, umsatteln ist gut. Du hast ja eben noch gar nicht aufgesattelt. Mit 28 ist das natürlich ein bisschen spät, noch immer keinen Ausbildungsplatz gefunden zu haben. Das heißt, du suchst jetzt seit 10 Jahren oder so ungefähr. Ja, seit 3. Warum? Ich habe mit 2007 habe ich meinen FOR bestanden. Ach so, das hast du nachgemacht. Genau. Ja. Und seitdem suche ich halt händeringend. Ich gucke auch im Internet. Ich habe mich auch schon beworben. Würdest du denn die Hobbyhurerei aufgeben, wenn du einen festen Job hättest? Natürlich. Ja. Also das ist wirklich zurzeit nur gelegentlich und natürlich. Machst du das gerne? Ich mache es zwischen gern und ungern. Das heißt, wenn ich jetzt Geld habe, muss ich es nicht haben. Habe ich kein Geld, habe ich aber auch kein Problem damit. Im Gegenteil, ich treffe mich gern mit Männern. Mhm. Ich liebe es. Ja. Und es ist ja eine einfache Art. Also, Domian, nimmst mich übel, verdienst du 80 Euro die Stunde? Ich habe es so noch nicht durchgerechnet, ich glaube nicht. Ja. Schön wär's. Und ich, ja, muss da nicht so viel reden. Also gelegentlich schon mal schon. Ich habe auch schon Rollenspiele gemacht, so ist das nicht. Ja. Hast du einen Freund? Ich habe zurzeit auch einen Freund, du hast zurzeit einen Freund. Was für eine heikle Situation. Ja, weiß der Freund das? Er weiß, dass ich es gemacht habe. Momentan mache ich es ja auch nur noch gelegentlich, deswegen ja auch gelegentlich Hobbyhuren da sein. Das heißt aber jetzt, du redest um den heißen Brei herum, er weiß es nicht, dass du es im Moment immer noch machst. Nein, er sagt zu mir, ich verstehe, dass du es machen musst, aber ich möchte darüber nichts hören. Wie lange bist du mit ihm zusammen schon? Seit Dezember richtig und seit März kennen wir uns. Ja, und wie viel Mal hast du Hobbyhurerei betrieben seitdem? Oh Gott, ich glaube, das ist sehr selten vorgekommen. Ja. Also ich denke mal, seitdem ich mit ihm zusammen bin, vielleicht 2-3 Mal und dann auch nur Kleinigkeiten. Also sprich, ich habe einen, den nenne ich Deep Throat. Und der war ab und zu da, aber sonst habe ich das, wie gesagt, 3-4 Jahre gemacht. Ja. Und ansonsten habe ich es eigentlich mehr oder weniger schleifen lassen. Ich mache es jetzt wirklich nur, wenn ich ad hoc Geld brauche. Ja. Bisschen eine komische Situation, finde ich, wo du deinen Freund hast im Moment und er das nicht mag, dass du es dann trotzdem tust. Ja, aber Domian, sei doch mal ehrlich. Ja, bin ich. Mhm. Bitte. Ja, ich höre. Wenn du zurzeit in einer Situation stecken würdest, eine Frau wärst. Ja gut, okay, als Mann kann man auch, aber da ist es, glaube ich, nicht allzu angenehm. Könntest damit irgendwie Geld verdienen, dann würdest du es auch machen. Nee. Nein? Nee, ich würde es nicht machen. Zier dich nicht? Bitte? Zier dich nicht? Nein, meinst du wirklich nicht? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So wie 1.000 Millionen andere Menschen, die in Geldnöten sind, das auch nicht tun. Ja gut, okay, aber ich stehe ja auch nicht an der Straßenecke von nebenan. Das würde ich nämlich zum Beispiel nicht machen. Hm. Aber sprich telefonisch. Naja, gut. Da sehe ich dann auch wiederum keinen Unterschied. Hure ist Hure. Nicht, dass ich schlechte Huren denke. Also das sage ich ja immer wieder, dass es einen Schlag von Huren gibt, die ich absolut respektiere, und das sind gute Frauen. Aber so wie du mir das jetzt versuchst zu erklären oder zu biegen, das ist nicht mein Ding. Und vor allen Dingen, dass du deinen Freund betrügst, das ist mir noch unsympathischer. Ich betrüge ihn ja nicht. Naja gut, aber du belügst ihn. Du sagst ihm das nicht, dass du das machst. Er möchte nicht, dass ich es ihm sage. Er hat gesagt, ich darf es tun, aber ich soll ihm dafür nichts erzählen. Er hat klar gesagt, du darfst es tun. Er hat mir klar gesagt, pass auf, ich verstehe, dass du Probleme hast. Du bist arbeitssuchend. Ich habe momentan eine Situation, wo ich auch nicht geldbetucht bin. Und ich kann nicht zwei Leute durchbringen. Also wenn du das dringend machen musst, tu es, aber halt es von mir geheim, denn... Komische Konstruktion, kann ich auch nicht verstehen, dass ich als Freund so etwas zu meiner Freundin sagen würde. Ja. Nein, natürlich würde ich es nicht sagen. Okay. Ja. Ja, biete mir eine Alternative, Domian. Mensch, Vanessa, komm, das ist so argumentiere ich nicht darüber. Die Alternativen sind vielfältig. Hast du eine Ahnung? Ich habe jetzt letzte Woche mich telefonisch beworben, wollte sogar, was ich überhaupt nicht machen wollte, Altenpflegerin, weil das ein Knochenjob ist, wo du mit 40 wahrscheinlich verschrammte und kaputte Meniskuszüge hast. Aber ich habe es dann doch machen wollen. Hab dann auch angerufen, hätte auch ein Vorstellungsgespräch gehabt am 2.2. Hab dann Rücksprache mit meinem Sachbearbeiter gehabt, weil die Bedingung war, dass ich einen Vermittlungsgutschein hätte haben müssen, der 3 Jahre geht oder zumindest 1 Jahr, und wurde dann bitter enttäuscht, als gesagt wurde, nein, es wird nur 3 Monate lang finanziert. Es scheiterte also an einer Finanzierungsgeschichte. Mhm. Wie eigentlich alles in dieser dummen Welt. Vanessa, du reißt bei mir offene Türen ein, wenn du Kritik übst an der Situation, dass es schwierig ist, Arbeit zu finden, schwierig ist, Ausbildungsplätze zu finden, bin ich ganz auf deiner Seite. Aber die unbedingte Lösung ist nicht das, was du machst. Wenn du das für dich und für dein Leben auf die Reihe kriegst und mit dir vereinbaren kannst, ist es dein Bier. Da will ich gar nicht reinreden. Ich finde nur nicht, dass es exemplarisch ist. Also nochmal gefragt, wenn sich alles irgendwie fügen sollte und du eine Ausbildungsstelle und dann auch einen Job kriegst, dann bist du da raus. Dann bin ich da raus. Wer weiß das denn eigentlich aus deinem Umfeld? Ich hatte bisher eine gute Freundin, die wusste darüber Bescheid. Mhm. Die hat sogar am Anfang vor 3 Jahren auch profitiert, also zumindest 30 Euro, dass ich eben bei ihr konnte, weil ich ja noch bei meinen Eltern gewohnt hatte zu dem Zeitpunkt, und da war es ja absolut nicht möglich. Die sagt dann, und die findet das auch okay, dass du das machst? Sie macht es mittlerweile selbst, allerdings professioneller. Ah, ja. Sie ist in einer Agentur. Und deine Eltern wissen das natürlich nicht? Nein, sie haben es vermutet, weil sie sich immer gefragt haben, wie ich mit dem Geld denn zurechtkomme. Aber rein richtig bestätigt habe ich das nie. Im Gegenteil, ich habe es abgewiegelt. Ja. Vanessa, ich wünsche dir von Herzen, dass du bald einen guten Job findest. Das heißt, eine gute Ausbildungsstelle in dem Bereich, der dich interessiert. Danke, Domian. Das wünsche ich dir einfach. Kannst du mal einen Rundruf kurz mal machen? Also nee, das können wir leider nicht immer. Wieso denn nicht? Nee, weißt du, dann wird diese Sendung ein schwarzes Brett. Das mache ich nur in ganz extremen Fällen, wo es um schwere Krankheiten geht oder um extreme Notsituationen. Extreme Notsituationen ist ja hier vorhanden. Nein, jeden die ist Monat, nicht. Die ist nicht extrem. Nein, das ist keine extreme Notsituation. Okay, Domian. Ich bitte um Verständnis, weil sonst kommen alle Leute mit dem Anliegen und dann machen wir nur noch solche Gespräche hier und dann ist die Sendung kaputt. Das stimmt. Liebe Vanessa. Ich habe übrigens ein paar Bücher von, also ein Buch zumindest gelesen, ich weiß jetzt nicht welches, aber die Geschichten, die waren echt lustig. Unter anderem, glaube ich, Telefonsex oder so. Ja. Also, okay. Ich wünsche alles Gute und einen guten Erfolg mit der... Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, die Telefonnummer. E-Mail-Adresse domian@wdr.de, 1 Uhr 48 haben wir jetzt und 42 Sekunden. Herzlich willkommen, Elke, 62. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Elke. Ich möchte mal ganz kurz noch zu der Dame von vorhin sagen. Sehr gerne. Ich würde Sie vermitteln wollen an die ESA, das ist die Europäische Seniorenakademie. Dort würde sie wahrscheinlich eine Ausbildungsmöglichkeit bekommen. Als was? Ja, da kann sie in verschiedenen Berufen sich ausbilden lassen. Ach, das weißt du so? Ja. Und die suchen Leute? Ja. Bundesweit? Ja. Na, das ist ja eine Ansage. Nachdem die gute Frau sich ja im Internet auskennt, ja, sich ja über die ESA, ja, Europäische Seniorenakademie, ja, wird sie sich ja da wohl sachkundig machen können. Und dann wird sie einen Job kriegen, der wahrscheinlich von ihrer jetzigen Situation sich ein bisschen unterscheidet, würde ich sagen. Das finde ich ja sensationell. Da haben ja vielleicht viele andere Leute jetzt auch spitze Ohren bekommen, was du gesagt hast. Also ESA. ESA im Internet anklicken und da kann man sich schlau machen. Ja, genau so ist es. Das ist ja mal eine gute Auskunft. Da werden also Leute gesucht und man kann eine Ausbildung machen. Ja. Super. So, jetzt zu dir aber und deinem Thema. Es wird von den Städten jeweils dann organisiert und dann geht es so. Super. Ja. Ja, zu meinem Thema. Ich bin seit 19. Dezember liiert mit einem Mann, den ich ein gutes eineinhalb Jahr vorher kennengelernt habe. Ja. Durch einen Zufall. Ich habe meinen Haushalt reduziert und erneuert. Ich habe einfach mich von meinen alten Möbeln, aber wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, von allen möglichen Alten entfernt. Ja. Und will ich einfach nochmal neu durchstarten. Mhm. Und dieser Mann kam, weil er Antiquitätenhändler ist und hat sich meine Sachen angeguckt, hat ein paar Sachen gekauft. Wir haben uns zwischenzeitlich, weil natürlich meine Verkauferei dann irgendwo auf dem Trödelmarkt gelandet ist, was mir auch recht viel Spaß macht, ab und zu gesehen. Mhm. Und am 19. Dezember letzten Jahres klingelt es unten an der Haustür. Wer war's? Er. Der Antiquitätenhändler. Der Antiquitätenhändler. Der Knabe ist wie alt? Ach, der ist 67. 67? Ja. Der hat geklingelt? Also du hast jetzt mal mit Senioren halt zu tun. Der hat geklingelt und dann? Ja, da sage ich, hallo, das ist ja nett, dass Sie mal da sind. Da sagt er, darf ich zum Kaffee hochkommen? Okay. Ja. Hoch. Wir tranken Kaffee, unterhielten uns über dies und jenes. Ja. Ich war etwas im Stress, weil ich wusste, meine Tochter kommt demnächst. Und deshalb dachte ich, meine Güte, also ich wollte jetzt nicht unbedingt für Sie jedenfalls einen fremden Mann im Haushalt haben. Mhm. Bin ja alleinstehend. Mhm. Na jedenfalls, wir halten und wir verabschiedeten uns voneinander und schwuppdiwupp, ich verkürze das Ganze, wir landeten in der Kiste. Nein, direkt am ersten Tag? Ja. Das ist ein Ding. Ja, das finde ich auch. Das ist nicht nur ein bisschen geknutscht, sondern gleich volle Kanne. Nee. Es war sowas von geil. Es war absolut abgefahren. Wie lange warst du denn solo schon? Oder bist du solo gewesen vorher? Jetzt war ich ein knappes Jahr solo, aber in diesen zurückliegenden dreieinhalb Jahren einer Beziehung war sexuell überhaupt nichts und davor war ich 4 Jahre allein. Zusammengefasst, ich hatte also 7 Jahre keinen Sex. Ah ja. Und er schon noch länger, denn seit 1992, hat sich seine Tochter das Leben genommen. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich hier anrufe. Seine Frau ist seitdem depressiv, mhm, und verweigert sich ihm auch. Mhm. Er hat es auch wohl, sagt er jedenfalls zu mir, ertragen, weil er einfach ein Familienmensch ist. Er hat einen Sohn noch und er hängt auch wahnsinnig an den Enkelkindern. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir da zusammen. Und jetzt am Anfang hat sich das so, die ersten zweimal hat sich das so, oder ja, dreimal war das so, dass man gedacht hat, naja, das ist halt so, ich dachte halt, der kommt halt mal. Aber nee, das ist halt nicht so, man hat sich ineinander verliebt. Also es ist eine Affäre? Ja, das dachte ich so, dass es eine Affäre ist. Und heute sagt er zu mir, und das ist der Grund des Anrufs, er liebt mich und er will jetzt irgendwie Nägel mit Köpfen machen. Oh. Aber das Problem ist, und deshalb rufe ich an, ja, was für Folgen meinst du, der du ja auch mit Psychologen ständig dich umgibst? Ich bin selber Pädagogin, also ich habe ein bisschen mit Psychologie was zu tun schon gehabt. Aber ich habe jetzt einfach Sorge, was passiert, wenn seine Frau das Ganze rauskriegt. Denn sie hat ihm schon vor Jahren gedroht, als er ihr gesagt hat, er kann es eigentlich nicht mehr so ertragen, dieses nebeneinander herleben, hat sie ihm gedroht, dann nehme ich mir das Leben. Ja. Finanziell ist da überhaupt kein Problem in der ganzen Geschichte beinhaltet. Es ist nur das Problem, die große Angst meinerseits, dass ich empfinde mich als schuldig, dass ich Last jetzt auf den Mann ablade. Meine Tochter sagt, ich müsste mir gar keine Gedanken machen. Ja, jetzt lass mich mal was sagen, Elke. Also um da gleich mal einzugreifen. Ja. Also dich sehe ich. Ich sehe in dieser ganzen Geschichte, wie du sie mir gerade gestellt hast, niemanden als schuldig. Und dich schon überhaupt nicht. Dich schon überhaupt nicht. Ja. Diese Sache ist dir ja quasi ins Haus geschneit. Hat sich so ergeben, dieser Mann hat sich in dich verliebt, du offensichtlich auch in ihn, ja. Stimmt, ne? Du auch in ihn. Und du verstehst dich gut mit diesem Mann. Absolut. So, insofern bist du eine komplett neutrale Person in dem Spiel. Der Mann ist natürlich auch ein ziemlich schon vom altmodisch in dem Sinne. Ich bin eigentlich eine sehr aufgeschlossene Frau und weltoffen und alles, aber ich bin insofern altmodisch, als ich in einem Haus wohne, wo alles rundrum beobachtet wird. Und ich fühle mich jetzt schon, meine Güte, da kommt jemand in der Woche dreimal, je nachdem, so für eine Stunde zwei oder auch mal länger oder kommt auch am Tag zweimal. Pass mal auf, so wie du redest, klingst du, als wärst du eine durchaus resolute Frau. Bin ich wohl, ja. Ja, so, dann will ich dir mal sagen, die können nicht mal kreuzweise, die anderen. Ich finde, das ist ein großes Glück, dass du dich in einen Mann verliebt hast und der sich offensichtlich auch in dich. Da wären mir die Nachbarn aber sowas von egal. Das zu dem einen. Lass mich aber noch sagen, was ich gerade sagen wollte. In diesem Spiel ist der Entscheider dieser Mann. Der muss es entscheiden. Und er darf sich natürlich nicht unter Druck setzen lassen von seiner Frau, selbst wenn sie labil ist und wenn sie unter Depressionen leidet, dass sie sich das Leben nehmen will, wenn er sich trennt. Mit seinem Gewissenskorsett kann man nicht lange leben. Aber er lebt ja schon sehr lange damit und bricht jetzt offensichtlich aus. Ja. Da muss er Wege finden und Mittel finden. Vielleicht auch, dass er mit einem Arzt redet, mit einem Hausarzt der Familie. Ich weiß nicht, wie man das alles macht. Habe ich ihm alles schon gesagt. Ich habe auch zu ihm sogar heute gesagt, mein Gott, dann geh doch bitte schön mit deiner Frau zu einer Familienberatung. Zum Beispiel. Eheberatung. Vielleicht klappt es zwischen euch. Ich würde mich ja zurücknehmen mit all meinen seelischen Konsequenzen. Ja, ich glaube... Er sagt, nee, das funktioniert alles nicht. Ja, aber die Frau ist doch sicherlich in ärztlicher Betreuung, wenn sie unter Depression... Gar nicht. Eben gar nicht. Die sträubt sich gegen alles vehement. Gut, dann wäre es vielleicht angesagt, dass er sich bei einer Beratungsstelle, wo wir dir gerne gleich noch eine Adresse geben können oder einige Adressen, dass er sich einfach so ein bisschen psychologisch, ich sag mal, abfedert, wie er das am geschicktesten anstellt, okay. seiner seelisch erkrankten Frau das beizubringen. Generell aber finde ich grünes Licht für euch beide. Würdest du dich dann gerne auf diesen Mann dann auch näher einlassen und auf eine Beziehung? Ja, ich glaube schon, ja. Ich finde es ja auch toll von ihm, dass er sagt, jetzt Nägel mit Köpfen. Ich höre ja oft die Geschichten, wo das dann endlos sich hinzieht und die Männer sich, oder auch Frauen, wer auch immer, sich nicht entscheiden können. Und das ist ja in diesem Fall überhaupt nicht der Fall. Es ist so, dass er sagt, also weißt du was, wenn ich wüsste, wie ich es schaffe, dass ich ohne große, ich sage jetzt mal Schuld, aus der Geschichte rauskomme, was meine Frau anlangt, dass die sich nichts antut, meinem verbleibenden Sohn und den Enkelkindern, das würde ich schon hinkriegen. Immerhin, ich sage es nochmal, die Situation in dieser Ehe zwischen deinem Freund und dessen Frau ist ja schon seit 1993 so, ne? Hast du gerade gesagt? Ja. Ja, das ist ja Wahnsinn. Eben. Ich habe gesagt, sag mal, wie lange willst du dich eigentlich noch verbiegen? Eben, und der Mann ist 67. Ja. Ja. Jünger wird er auch nicht. Nee. Schöner und auch nicht. Ja. Verzeihung, das war ein Witz. Und jedes Jahr, was weg ist, ist weg. Ja. Da gibt's gar nichts zu reden. Ja. Mann, aber da ist ja aber wirklich da eine gebratene Taube in deine Wohnung geflogen, ne? Ja, absolut. Mann, und dann geht's gleich zur Sache beim ersten Mal. Ja, darf ich das noch kurz sagen? Ja, sehr gerne. Das ist so witzig. Meine Tochter war ja auf dem Weg zu mir und die ruft immer so ungefähr 20 Minuten, bevor sie bei mir ist, ruft sie immer an. Aber manchmal überrascht sie mich auch und deshalb war ich ja so furchtbar unter Stress. Aber nein, es hat ja noch alles geklappt. Wir haben die Klamotten noch alle eingesammelt und so weiter und der war weg und ich habe alles wieder aufgeräumt. Ich saß da, wir unterhielten uns und ich sag, Mutter, sag mal, rede ich eigentlich mit dir oder mit der Wand? Da sage ich, warum denn das? Du hörst mir überhaupt nicht zu. Und dann habe ich gesagt, Steffi, ich muss dir was sagen. Was mir jetzt passiert ist, das glaubst du nicht. Und dann hat sie gesagt, Und jetzt? Na, jetzt wirst du mich verurteilen. Nö, hat's das. Das hast du vielleicht gedacht, dass ich dir sage, mein, weiß ich. Aber nö, das glaubst du wohl nicht, hat's das. Du hast so viel in deinem Leben hinter dich gebracht, wo du immer die Gebende warst. Kriegst du was, nimm's. Du hast es auch verdient. Hast aber eine tolle Tochter. Ja, das ist eine ganz tolle. Ja, und dass ihr auch ganz offen über solche Sachen reden könnt, ist doch alles wunderbar. Ja, absolut. Also, wir rufen dich nochmal an wegen der Tipps vielleicht für deinen Freund an Adressen. Und, ich nehme mir gleich einen Zettel her. Ja, genau. Du legst auf, wir melden uns gleich wieder. Und sei so lieb und gib mir auch ein, wie heißt es? Sagst du, okay, machen wir. Tschüss. Tschüss, gute. In der Technik, Patricia Unger. Bis morgen, ihr Lieben. Bis dann, ciao. Gute Nacht.